zwei Herzen in Liebe sich gefunden, dann ist es Frühling, dann ist es Mai. Doch gar zu schnell vergehen die schönen Stunden. Man fragt sich leise, wann ist's vorbei? Dann kommt ein Abschied von dem großen Glück, ein letzter Händedruck, ein letzter Blick. Wenn zwei Herzen in Liebe sich gefunden, dann ist es Frühling, dann ist es Mai. Zwei Herzen in Liebe sich gefunden, dann ist es Frieden.